Der Jesuit Lehmkuhl in Gewissens- und Kultusfreiheit, Stimmen aus Maria Lach, 1876. Die katholische Kirche hält fest und hat es in der Neuzeit durch mehrere Päpste in feierlichen Erlassen ausgesprochen. Gregor der 16. in Mirari Fos vom 15. August 1832, Pius der 9. in Quanta Cura vom 8. Dezember 1864, dass es eine irrige, verkehrte, ja eine wahnwitzige Behauptung sei, die der schmutzigen Quelle des Indifferentismus entstammt, wenn man als das jedem Menschen eigene Recht die Gewissensfreiheit proklamiert. Die Kultusfreiheit kann höchstens als ein geringes Übel angesehen, vielleicht auch als ein notwendiges, um größere Missstände zu verhüten. Insofern unter Kultus oder Konfession eine organisierte Gesellschaft für bestimmte, mit der katholischen Kirche disharmonierende gottesdienstliche Zwecke verstanden wird, gilt als Grundsatz: naturgemäß besitzen die von der Kirche getrennten Konfessionen keine berechtigte Existenz, sie haben keine gesellschaftlichen Rechte. Wenn die von der Kirche getrennten Konfessionen als rechtsfähige Subjekte betrachtet werden, so können sie das nur insoweit, als sie im Allgemeinen irgendwelche Gottesverehrung sich zum Ziele setzen, nicht aber insofern sie speziell Wesleyaner sind. In ihrer konkreten Form tragen sie den Charakter eines gotteswidrigen, falschen und somit die menschliche Natur und deren Forderungen fälschenden Zweckes an sich. Unter dieser Rücksicht können sie daher, mögen auch alle Reiche der Welt zu ihren Gunsten zusammentreten, nie ein Titelchen wahren Rechtes und wahrer Rechtsfähigkeit erhalten. Man wende nicht ein, dass die verschiedenen von der Kirche getrennten Sekten doch nicht so naturwidrige Zwecke verfolgen, wie der heidnische Aberglaube in seiner vielköpfigen Missgeburt. Das mag sein. Aber wenn auch der in gutem Glauben festgehaltene Irrtum den allgemeinen Zweck der Gottesverehrung bestehen lässt, so nimmt doch der gute Glaube und selbst ein unverschuldeter Irrtum von dem spezifischen Charakter der einzelnen Sekten als solcher die Makel objektiven Truges und folglich objektiver Rechtsunfähigkeit keineswegs hinweg. Wenn der gute Glaube genügte, um objektives wirkliches Recht zu schaffen, ließe sich alles Mögliche rechtfertigen. Es liegt uns fern, hier einen Vergleich zu konstruieren. Aber guter Glaube kann möglicherweise auch bei den Mitgliedern der Diebskaste in Madura sich finden. Der Staat ist verpflichtet, katholisch zu sein. Ein katholischer Staat und ein katholischer Fürst müssen die Verschiedenheiten der von der katholischen Kirche abweichenden Konfessionen immer als ein Übel betrachten. Der Jesuit Laurentius: Parität bedeutet in sich einen gewaltsamen und der von Gott gewollten Ordnung weniger entsprechenden Zustand. Toleranz in dem Sinne, dass alle religiösen Meinungen für gleich wahr oder für gleich falsch gehalten werden und dass keine vor der anderen Wahrheit bietet, ist falsch und gleichbedeutend mit der von der Kirche verworfenen Lehre des Indifferentismus. Nach dieser falschen und verworfenen Lehre soll es jedem freistehen, irgendwelche oder gar keine Religion zu bekennen, woraus dann der falsche Grundsatz der vollen Freiheit für die Einzelnen in Ausübung des religiösen Kultus von selbst hervorgeht. Gewissensfreiheit in dem Sinne, dass es der Willkür des Einzelnen anheimsteht, Gott zu verehren oder nicht, ist, ebenso wie der religiöse Indifferentismus der kirchlichen Lehre zuwider. Politische Toleranz ist zwar in sich fehlerhaft, unter gewissen Umständen aber gestattet. Die Lehre, nach der in einem Staate kein Kult dem anderen vorzuziehen sei, sondern alle religiöse Bekenntnisse nach der gleichen Rechte behandelt werden sollen, ohne Rücksicht auf die Art des Volkes, wenn das Volk katholisch ist, ist der Kirchenlehre entgegengesetzt und von ihr verworfen. Man vergleiche den Syllabus, Sätze 77 bis 88. Unter Zustimmung der Kirche aber können gewichtige Ursachen, zum Beispiel Vermeidung größeren Übels oder Bewahrung eines größeren Gutes, auch einen katholischen Fürsten bestimmen, in seinem bisher katholischen Staate die politische Toleranz einzuführen. Unter solchen Verhältnissen gestatten die katholischen Fürsten und Gesetzgeber die Duldung der anderen Religionsgemeinschaften als das geringere Übel. Sie bleiben aber überzeugt, dass eine solche staatliche Einrichtung ebenso wie der Abfall vom wahren Glauben der richtigen Ordnung widerstrebt. Aus sehr gewichtigen Gründen haben die kirchlichen Synoden der Neuzeit den engen Verkehr zwischen Christen und Juden eingeschränkt. Den Pfarrern ist eingeschärft worden, darüber zu wachen, dass Christen nicht einen Dienst bei Juden nehmen, wodurch sie deren Hausgenossen werden. Christliche Frauen sollen nicht Ammen sein in jüdischen Häusern. Außer dem Hause können sie es unter Billigung des Pfarrers sein. Christliche Frauen sollen sich nicht jüdischer Hebammen bedienen. Man unterscheidet formale und materielle Ketzer und Schismatiker. Von den formalen Ketzern gilt: Sei fest davon überzeugt und zweifle nicht, dass jeder Ketzer und Schismatiker mit dem Teufel und seinem Anhange das ewige Feuer teilen wird, wenn er nicht vor dem Tode dem katholischen Leben und der Kirche wieder einverleibt wird. Die materiellen Ketzer und Schismatiker sind wegen der empfangenen Taufe den katholischen Kirchengesetzen unterworfen. Der Jesuit von Hammerstein in Kirche und Staat, Freiburg 1883. Der Staat muss, wenn anders er nicht Rebell sein will, gegen jene Autorität, der er seine ganze Autorität verdankt, katholisch sein oder, wenn er es nicht ist, es werden. Wir halten es für ein Unglück, dass man im Freiheitsschwindel von 1848 und den folgenden Jahren den Juden volles Bürgerrecht erteilt hat. Für den regelmäßigen und gesunden Zustand halten wir denjenigen, in welchem die ganze Bevölkerung ohne religiöse Spaltung zu der von Christus gestifteten katholischen Kirche sich bekennt. Für einen nicht normalen Zustand halten wir dagegen jenen, in welchem ein großer Teil der Einwohner nicht katholisch ist. Die Freigebung aller Kulte, die Kultusfreiheit, darf nie weitergehen, als die Umstände des einzelnen Falles es erheischen. Im Falle eines Zweifels über Gewährung von Kultusfreiheit muss Aufklärung gesucht werden bei jenen, zu welchem Christus sprach: Wer euch hört, hört mich. Ein Monarch, auch ein Konstitutioneller, muss, ehe er ein Gesetz unterschreibt, über dessen Zulässigkeit er nicht vollständig im Klaren ist, Belehrung suchen, nicht etwa nur bei einem am Hofe befindlichen Theologen, sondern gemäß der Wichtigkeit der Sache, nämlich der Gewährung von Kultusfreiheit, bei der höchsten Lehrautorität auf Erden, welcher es zusteht, in Sachen des Glaubens und der Sitten zu entscheiden, bei dem Statthalter Christi. Ein krankhafter Zustand, welcher durch die Umstände geboten werden kann, ist die Parität.